vieles. Musst du dafür sorgen, dass du als Erst im Ziel bist. Vergiss die anderen, du bist auf dich allein gestellt. Steh auf, egal wie oft man dir ein Bein steckt. Rocky Style, du hast das Auge des Tigers, die Gene eines Siegers und die Kraft eines Kriegers. Sei in Bewegung, ruh dich auf keinen Erfolg aus. Du musst in den Spiegel sagen können, ich bin stolz drauf. Mag sein, es sieht aus, als wäre dein Leben gefickt. Und die Last, die du trägst, die bricht dir das Genick. Was bleibt dir übrig? Fick dich mit der Rolle ab und zeig jedem, dass du alles unter Kontrolle hast. Yeah. Genau, scheiß drauf, geh raus und mach voll Alarm. Lauf im Käfig voller Gegner wie ein stolzer Hahn. Und ich schwör's dir, du wirst an nichts mehr verzweifeln. Denn ab diesem Punkt an kannst du alles erreichen. Ganz egal, was du machst, mach es richtig, bündel deine Kraft. Das ist wichtig, zügel deinen Hass, sonst erwischst dich, kämpfe bis zum letzten Tag. Ganz egal, was du machst, mach es richtig, bündel deine Kraft. Das ist wichtig, zügel deinen Hass, sonst erwischst dich, kämpfe bis zum letzten Tag. Ich lauf durch die Straßen, seh Menschen verzweifeln. Sie sehen sich zurück nach besseren Zeiten, denn schon damals war nicht alles Gold, was glänzt. Das System hat den Menschen auf Erfolg begrenzt. Was jetzt in Sturz noch bremst, ist höchstens der Aufprall. Nichts läuft mehr sicher, so wie damals im Laufstall. Auf und ab, rein und raus, leb dein Leben, mach was draus. Yeah. Sie jeder hat Wissen plus Fähigkeiten. Aha. Lern sie zu nutzen und entfalten. Nur so kannst du im Leben Sieger sein. Aufgeben bringt nicht sie das sein. Das ist kein Geniestreich, nein, das ist Glaube und Kraft. Auch ich hab mein Leben mit Trauer verbracht. Doch ich bin ausgebrochen, hab mich durchgekämpft. Weil nur Zähne zeigen diesen Absturz dämpft. Ganz egal, was du machst, mach es richtig, bündel deine Kraft. Das ist wichtig, zügel deinen Hass, sonst erwischst dich, kämpfe bis zum letzten Tag. Ganz egal, was du machst, mach es richtig, bündel deine Kraft. Das ist wichtig, zügel deinen Hass, sonst erwischst dich, kämpfe bis zum letzten Tag. Manchmal fühle ich mich wie der einsamste Mann auf dem Planet, weil es keinen da draußen gibt, der meine Sprache versteht. Egal, zwar ist die Welt manchmal ein Rugby-Fan, doch am besten kann ich rappen, wenn der Hass mich quält. Um deine Chancen zu schätzen, musst du erst Scheiße fressen. Das Glück kann jeden Augenblick seine Seite wechseln. Ich hab einen hungrigen Sound, denn ich schreibe mit leerem Bauch und ruhe mich niemals auf meinen Lorbeeren aus. Keine Zeit mehr für Frauen, ich hab längst kapiert, wer ein Benz will, gibt Gas und wer bremst, verliert. Und im Kopf eines Genies ist für Liebe kein Platz, solange bis er die Musikgeschichte umgeschrieben hat. Du bist hier, um dir Freunde, ich um Beute zu machen. Ihr alle seid zu feige, um auf eure Träume zu achten. Manchmal muss man einen Weg gehen, dessen Ende man nicht kennt, weil man ein gottgegebenes Talent sonst verschenkt. Ganz egal, was du machst, mach es richtig, bündel deine Kraft. Das ist wichtig, zügel deinen Hass, sonst erwischst dich, kämpfe bis zum letzten Tag. Ganz egal, was du machst, mach es richtig, bündel deine Kraft. Das ist wichtig, zügel deinen Hass, sonst erwischst dich, kämpfe bis zum letzten Tag. Korrekt.